Kundgabe 3819. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.7.1946. Schicksal. Ergebung in Gottes Willen. Was euch beschieden ist laut göttlichem Willen von Ewigkeit, das müsset ihr auf euch nehmen, und je nachdem ihr es traget, wird es für euch von Segen sein. Unterwerfet ihr euch dem göttlichen Willen, so nehmet ihr ohne Murren und Klagen euer Los auf euch, denn dann steht ihr auch im Glauben an Gottes Liebe und Allmacht und erwartet seine Hilfe ohne Zweifel. Und dann wird Gott euch auch helfen. Lehnet ihr euch aber innerlich auf gegen die Schickung Gottes, klaget ihr verdrossen und suchet ihr euch zu wehren, dann wird euch die Last desto härter drücken oder auch, es wird euch Erleichterung werden von unten, es wird euch der beistehen, der euch für sich gewinnen will, um euch zu verderben. Denn bei denen, die noch zu viel Eigenwillen in sich tragen und den Willen Gottes noch nicht anerkennen, findet er guten Boden für seinen Einfluss, er findet Gehör und er hat die Seele gewonnen. Es ist das Schicksal eines jeden Menschen seinem Willen entsprechend. Darum auch unter dem gleichen Schicksal, der eine mehr leidet als der andere, weil ihm die Ergebung in Gottes Willen mangelt. Um die gottwiderspenstige Seele noch zu retten, muss die Not noch härter an sie herantreten, bis sie erkennt, dass ein höherer Wille wirket und sich diesem nun bedingungslos unterwirft. Und so brauchet ihr Menschen auch niemals zu glauben, dass ihr euch selbst euer Erdenschicksal leichter gestalten könnt durch diese oder jene Vorkehrung. Ihr könnet durch eigenen Willen euch wohl euren Lebenslauf ändern, niemals aber die Schwere dessen, denn alle Ereignisse treten an euch heran in der Schwere, wie ihr sie benötigt für eure Seele. Und euer Maß an Leid müsset ihr auf euch nehmen, ganz gleich, welchen Weg ihr einschlaget. Ihr entflieht nicht eurem Schicksal, weil dieses bestimmt ist seit Ewigkeit. Nur durch die Unterwerfung eures Willens macht ihr es für euch erträglich, denn dann hat es seinen Zweck erfüllt, und ihr bedürfet nicht mehr solcher schmerzhaften Mittel, sondern euer Leben kann leichter von euch zu Ende geführt werden. Darum lehnet euch nicht auf gegen den Willen Gottes. Erkennet in allem, was euch trifft, den Willen Gottes. Klaget und murret nicht, sondern traget still ergeben, was Gott euch sendet, und er wird es wieder von euch nehmen, so wie ihr euch völlig seinem Willen unterwerfet. Und glaubet fest, dass er euch jederzeit helfen kann und will, und die Stärke des Glaubens wird jedes Unheil bannen. Gott will euch nur gewinnen, aber nicht verlieren an den, der sein Gegner ist, der seinen Willen ihm völlig abgewendet hat und auch seine Geschöpfe von ihm abzudrängen sucht, indem er eben deren Willen gleichfalls zu Gottwidersetzlichkeiten anzuregen sucht. Und darum fallet nicht jenem zum Opfer, der euch verderben will, sondern erkennet in Gott euren Herrn und unterwerfet euch ihm, und es werden die härtesten Schicksale für euch von Segen sein. Amen.